Erster Ich, der alte Mann, schreibe an Gaius. Gaius, ich liebe dich sehr, weil du ehrlich bist. Zweiter lieber Freund, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund, so wie es deiner Seele gut geht. Dritter, ich war sehr froh, als Brüder kamen und sagten, dass du die Wahrheit liebst. Sie sagten, du lebst nach der Wahrheit. Vierter, ich bin sehr froh, wenn ich höre, dass meine Kinder nach der Wahrheit leben. Fünfter, lieber Freund, du bist treu. Du hilfst den Brüdern, auch wenn sie fremd sind. Sechster, sie haben der Gemeinde von deiner Liebe erzählt. Du sollst ihnen helfen, damit sie Gott ehren können. Siebter, sie sind losgegangen, um von Jesus zu erzählen. Sie nehmen kein Geld von Leuten, die nicht an Gott glauben. Achter, wir müssen diesen Leuten helfen. Dann helfen wir auch der Wahrheit. Neunter, ich habe der Gemeinde etwas geschrieben. Aber Diotrephes will der Wichtigste sein und hört nicht auf uns. Zehnter, wenn ich komme, werde ich über die Dinge sprechen, die er tut. Er sagt schlechte Dinge über uns. Er hilft den Brüdern nicht. Er hindert andere daran, ihnen zu helfen. Er wirft sie aus der Gemeinde. Elfter, lieber Freund, mach nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist von Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Zwölfter, alle Leute sagen, dass Demetrius gut ist. Die Wahrheit selbst sagt es auch. Wir sagen es auch, und du weißt, dass wir die Wahrheit sagen. Dreizehnter, ich möchte dir viel schreiben, aber ich will es nicht mit Tinte und Stift tun. Vierzehnter, ich hoffe, dich bald zu sehen. Dann können wir miteinander reden. Fünfzehnter, Friede sei mit dir. Die Freunde grüßen dich. Grüße die Freunde von mir.